Rubbish-Dorsch, ich bringe in unsere Wettschulden. Rubbish-Dorsch, ich bringe in unsere Wettschulden. Rubbish? Meine Güte, wie sieht's denn hier aus? Alles verwirrt. Wenn du das Durcheinander nicht angerichtet hast, macht dir nichts raus. Ist nicht schlimm. Du warst es auch nicht? Du kannst nicht sprechen? Du sprichst mit dem Gerät da? Ja. Und du dachtest, ich hätte all das hier... Nein, ich habe die hier nicht zerstört. Rubbish Dorsch ist ein guter Bekannter von uns. Wir sind Detektive, keine Einbrecher. Hier, unsere Karte. Ich bin Peter. Ich heiße Lila. Wo ist George? Ich weiß es nicht, Lila. Und was wolltest du hier? Ich kann es dir nicht sagen. Ein Geheimnis. Das Geheimnis wirst du aber bald lüften müssen, wenn ich dir helfen soll. Kann es sein, dass dein Geheimnis etwas damit zu tun hat, dass hier jemand die ganze Bude auf den Kopf gestellt hat? Ich weiß es nicht. Wer bist du überhaupt und was hast du mit Rubbish George zu tun? George Cooper war der Freund meiner Mutter, damals in Ägypten. Was ist das hier für ein Spalt in der Wand? Eine Geheimtür. Vielleicht ist Rubbish vor dem Eindringling, der seine Hütte verwüstet hat, in den Geheimgang geflohen. Ich kenne den Mechanismus. Moment. Allerdings kann man nur einzeln hier rein. Ich bin gleich zurück. Rubbish, George? Rubbish? Ah! Oh, das wird eine ganz schöne Beule. Lila? Sie ist weg? Nanu, was ist denn das für ein Heft auf dem Boden? Ein Sportmagazin mit einem Brief. Schatzkammer Kairo. Auf was bin ich denn da gestoßen? Schach. So, dann hast du da die Dame. Ja, dann gehe ich einfach mit meinem Turm hier hin. Hi Just, hi Bob. Ich muss euch was erzählen. Wart noch eine Minute, ich hab ihn gleich. Ach, ist doch egal. Vergessen wir das blöde Schachspiel. Was ist denn passiert, Peter? Ich hatte zwei Begegnungen. Eine war äußerst schmerzhaft und die andere war sehr nett. Auch wenn sie etwas mysteriös war. Das klingt nach einer Prügelei und einem Mädchen. Erzähl mir von dem Mädchen. War sie hübsch? Natürlich so unmöglich, als ob ich der große Frauenheld wäre. Ich kann doch auch nichts dafür, dass ich... Bitte was? Na, so gut rüberkomme. Schachmatt. So, wovon ist die Rede? Ach, nichts für dich. Ein Fußballheft. Oh, wie spannend. Ich hoffe, es droht uns nicht schon wieder ein neuer Sportfall. Schau doch mal rein. Was ist das denn? Da hat jemand die Heftklammern entfernt und wieder neu eingesetzt. Auf diese Weise hat er falsche Seiten eingefügt. Schatzkammer, Rätsel des Sphinx, das ist ja sensationell. Woher hast du das? Peter berichtete, was sich in Rubbish Georges Behausung ereignet hatte. Dann begannen die drei Fragezeichen damit, den Brief zu lesen. Meine Suche nach dem Grabschatz des Alabaster von Sir Leonard Dempsey für Catherine. Das Schreiben ist mit einem Datum versehen, das wenige Jahre zurückliegt. Na, dann wollen wir mal. Liebe Catherine, morgen werde ich diesen Schatz finden. Es ist der Schatz der Weisheit, die Quelle des Wissens. Ich glaube, sie gefunden zu haben, die Kammer, die das Geheimnis der Sphinx birgt. Ich nenne ihn den Schatz des Alabaster. Warum? Nachdem ich jahrelang zahllose Quellen fand und entschlüsselte, habe mich letztlich die Entdeckung eines Mannes namens Albaster auf die entscheidende Spur geführt. Morgen in der Frühe wird mich ein Vertrauter zur Kammer führen. Meinen Weg dorthin werde ich jetzt aufschreiben, in dieser Nacht vor dem großen Tag. Ich tue das, falls ich den morgigen Tag nicht überlebe. Denn auf dem Grab liegt der Fluch der Sphinx. Der Schatz wird bewacht von einer Sphinx, ein verkleinertes, exaktes Abbild der Großen. Die kleine Sphinx ist tödlich. Hüte dich vor ihren roten Augen, denn sie verkünden den Tod. So sagt Albaster. So hat er gesagt. Denn er selbst ist längst gestorben, allerdings eines normalen Todes. Er hat sich nicht getraut, die Kammer zu betreten, aber seine Entdeckung sollte nicht verloren gehen und er hat sie an einige Vertraute weitergegeben. Jeder erhielt nur einen Teil der Informationen. Der Kreis der Eingeweihten wurde durch ein Geheimwort geschützt. Wo man die Kammer findet, erzählte er einem engen Freund, dem Mann, der mich morgen zu der Kammer führen wird. Ich kenne aus Albasters Aufzeichnungen das geheime Wort. Eigentlich ist es ein Satz. Morgen ist es soweit. Wenn mir etwas zustoßen sollte, dann sollst wenigstens du von diesem Brief zur Kammer der Sphinx geleitet werden. Du sollst das geheime Wort wissen. Doch hüte dich vor Frank, meinem Konkurrenten. Er würde dir etwas antun. Darum verstecke ich es in einem Rätsel. Aber auch wenn Frank diesen Brief in die Hände bekommen und einiges lösen sollte, ohne deinen zusätzlichen Vornamen wird er dem Boten den Satz nicht vollständig sagen können. Es ist unglaublich. Wenn es stimmt, was hier steht, dann sind wir einer Sensation auf der Spur. Es scheint keine Kopie zu sein, sondern ein Original. Das hast du bei George mitgehen lassen. Layla, wie kommst du denn hierher? Eure Karte. Ich habe mich zu euch durchgefragt. Ach so. Woher weißt du von dem Heft? Ich hatte es vorhin sogar in der Hand, aber nicht hineingeblättert. Was ist das da für eine seltsame Konstruktion? Meine Verbindung zur Welt. Ein Sprechgerät. Ich nenne es Talkie. George hat es mir gebastelt. Rubbish, George? Ja. Ich finde es nicht nett, dass ihr ihn Rubbish Müll nennt. Ja, alle nennen ihn so. Weil er ein Stadtstreicher ist. Weil er im Müll lebt. Er hat doch ein eigenes Zuhause. Erzähl uns bitte mehr über George. Es ist fast 5 Jahre her. Er hat in einer Bank gearbeitet und dort meine Mutter kennengelernt. Sie ist Engländerin und lebte allein mit mir in Kairo. Mein Vater war Ägypter und ist früh im Krieg umgekommen. Meine Mutter und George waren einige Zeit zusammen. Dann passierte etwas. George hat die Bank um $100,000 erleichtert. Plötzlich war das Geld weg und George hatte ein Problem. Danach ist er aus Ägypten abgehauen. Und jetzt suchst du ihn. Ich habe immer wieder versucht herauszubekommen, wo er sich aufhält. Meine Mutter wollte das nicht. Aber ich will wissen, was damals passiert ist. Er war der beste Typ, den Mom je hatte. Und du denkst, es hat mit dieser Schatzgeschichte zu tun? Ja. Damals hat er mir erzählt, er würde einen Schatz finden und dann könnten wir alle verschwinden und ein sorgenfreies Leben führen. Und? Hat er den Schatz entdeckt? Nein, eben nicht. Er hat die $100,000 von der Bank genommen, aber die waren plötzlich verschwunden. Und was hast du jetzt vor? Ich gebe eine Vermisstenanzeige für George auf. Ich habe noch einen Tag Zeit, bis ich zurück nach Ägypten muss. In Kairo werde ich das Geheimnis um diesen Grabschatz lösen. Ich mache mich selbst auf die Suche. Wir kommen mit. Wir helfen dir, Layla. Allein kannst du das Rätsel nicht lösen. Wenn schon so ein Typ wie Rubbish George daran gescheitert ist. Ihr könnt doch nicht einfach so nach Ägypten fliegen. Wir sind in einem alten Fall von Frederick Lindgren mit einer Reise nach London belohnt worden. Wir werden unsere Tickets einfach umbuchen. Ah, schön, dass du mal wieder alles ohne uns regelst. Aber ich muss zugeben, die Sache klingt interessant. Also, ich bin dabei. Das Rätsel der Sphinx. Das klingt nach einem spannenden Fall für die 3 Fragezeichen. Die Reise nach Ägypten wurde anstrengend. Aber als sie vom Flugzeug aus die Pyramiden entdeckten, wich die Aufregung einer kribbeligen Vorfreude. Nachdem die Einreiseformalitäten erledigt waren, fuhren die drei Fragezeichen gut eine Stunde später mit einem Taxi vom Flughafen in die Stadt und checkten kurz darauf im Hotel ein. Jetzt haben wir einen Tag Zeit, uns Kairo anzuschauen. Der Flug von Layla geht ja erst heute. Wäre es nicht anzustreben, sie vom Flughafen abzuholen und ihr bereits die Lösung des Rätsels zu präsentieren? Du meinst, wir sollen ohne sie... Na klar! Ich habe mir den Brief auf dem Hinflug genau durchgelesen. Es gibt 4 Stationen, die man durchlaufen muss. Der erste Ort ist ein Grab bei den Pyramiden von Gizeh. Es nennt sich das 11. Grab des Priesters. Und dort sollen wir nach einer Inschrift schauen, die dort angebracht ist. Da können wir gleich morgen früh anfangen. Aber Layla hat uns darum gebeten, auf sie zu warten. Ach komm schon, Peter. Wir schauen mal, was wir so herausfinden können und dann holen wir Layla vom Flughafen ab. Versprochen. Am nächsten Morgen machten sich die drei Detektive auf den Weg. Es war nicht schwer, ein Taxi zu bekommen. Kaum hatten sie das Hotel verlassen, wurden sie schon angesprochen. Der Preis, der Justus für die Fahrt genannt wurde, war ihm zu hoch, da drängte sich schon ein zweiter Fahrer an ihn. Nehmt mich und der Preis, guter Herr. Justus verhandelte ein paar Sätze, dann wurden die drei Fragezeichen zu einem verrosteten Peugeot geführt. Sie stiegen ein und die Fahrt ging los. Die Pyramiden lagen nicht weit außerhalb von Kairo am Rande der Wüste. Ich heiße Alaidi. Wo wollen Amerikaner bei Pyramiden? Wir möchten zu den kleineren Grabstätten. Ihr interessiert euch für unbekannteren Gräber. Sonst möchten Amerikaner nur Highlights sehen. Ja, es ist für ein Projekt an der Schule. Dann solltet ihr euch Kamel mieten. Zu Fuß oder mit Auto kommt schlecht dorthin. Ich kenne guten Kamelverleiher. Und er weiß guten Führer, der euch zu Gräber bringt. Okay. Nach einer Weile erreichten sie einen kleinen, abgelegenen Platz, auf dem mehrere Menschen standen. Auch Kamele und Pferde waren dort. Alaeddin verhandelte mit einem alten Mann etwas auf Arabisch. Dann wandte er sich an Justus. Der Mann wird euch Kamele geben. Ich hole später wieder ab. Und ihr eigenes Kamel, du bist sehr... Aua, kräftig. Also... Boah, da ist ja auch die Sphinx. Mann, sie ist ja viel kleiner, als ich dachte. Ja, trotzdem faszinierend schön. Wollt ihr ein Foto? Später. Zuerst zum 11. Grab des Priesters. Wissen Sie, wo das liegt? Du scheinst dich auszukennen, Mister. Es ist erst vor wenigen Jahren entdeckt worden. Kommt, Kollegen, wir gehen rein. Im Rätsel aus dem Fußballheft hat etwas von einem steinernen Sarg gestanden. Da, hier ist aber weit und breit kein Sarg. Ja, nur eine große Steintafel. Hoffentlich sind wir nicht vergebens nach Ägypten gereist. Soll ich euch die Tafel genauer erklären? Nein. Gibt es hier noch andere Sachen, Särge und so? Kommt. Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Es ist ja total dunkel hier. Wollt ihr mir folgen? Hey, ein unterirdischer Gang. Boah, der Sarg. Der Sarg des Priesters. Der erste Hinweis lautet... Moment, hier. Der steinerne Sarg trägt den ersten Hinweis. Wähle das Tier, das dich durch die Nacht begleitet. Finde sein neues Zuhause und es wird dir die nächste Station weisen. Hier sind tatsächlich Tiersymbole eingeritzt. Leuchte mal, Justus. Eine Schlange, ein Käfer, eine Katze. Ah, du interessierst dich für die Zeichen. Sie wurden nachträglich in den Stein gehauen. Sie sind wertlos. Aber warum hat man das getan? Sie weisen auf Fundstücke hin, die in dieser Grabkammer entdeckt wurden. Ein Forscher hat, vielleicht aus Andenken, die Bilder in den Stein geritzt. Diese Fundstücke sind also nicht mehr da? Nein, was nicht gestohlen wurde, ist heute im Kairoer Museum. Die Tiere hatten im alten Ägypten noch eine Bedeutung. Soweit ich weiß, ist es der Skarabäus, ein Käfer, der die Toten in die Unterwelt begleitet. Das Tier, das dich durch die Nacht begleitet. Ha. Richtig, du kennst dich aus. Ein wenig, danke. Ich glaube, wir haben gesehen, was wir sehen wollten. Lass uns gehen. Keine anderen Tafeln mehr? Oder wollt ihr wissen, wie es ist, im Sarg zu liegen? Nein, danke. Wir möchten wieder gehen. Die drei Fragezeichen bezahlten die Führung und setzten sich wieder auf die Kamele. So sehnsüchtig ihre Blicke auch auf die Pyramiden fielen, jetzt mussten sie erst einmal zum Kairoer Museum, um den Skarabäus zu finden. Als sie einige Meter geritten waren, drehte sich Justus noch einmal um. Der Mann, der ihnen das Grab gezeigt hatte, sprach in ein Handy, während er ihnen mit schräger Kopfhaltung nachblickte. Kranz. Schon alles gesehen? Nein, aber für den Moment reicht es mit der Sonne. Ins Kairoer Museum, bitte. Die werden da auch eine Klimaanlage haben. Ihr geht ins Museum. Ich warte. Ihr müsst nicht neues Taxi suchen. Ihr zahlt den ganzen Tag. Ein Tag $30. 50, Sir. Den ganzen Tag. 40. Okay. Wann seid ihr wieder da? Eine halbe Stunde. Die Amerikaner sind schnell. Wie sollen wir denn in diesem Durcheinander bloß etwas finden? Na, guckt euch das mal an. Sir, wir suchen ein Skarabäus-Amulett. Ja, ein ganz bestimmtes. Das aus dem 11. Grab des Priesters. Ja, genau. Nicht aus dem 12. Der Skarabäus aus dem neuen Priestergrab, so? Wenn ihr mir folgen wollt. Hier warten, bitte. Willkommen im Museum von Kairo. Mein Name ist Ibrahim Abassa. Und ihr interessiert euch für diesen Skarabäus? Das ist sehr ungewöhnlich. Darf ich zunächst einmal fragen, warum? Nun, wir sind im Rahmen einer Arbeit für ein Projekt über alte ägyptische Amulette an unserer Highschool auf ein Buch gestoßen, in dem das neu entdeckte Grab des Priesters beschrieben war. Wir würden von dem Amulett gerne ein Foto machen und es in unserer Arbeit veröffentlichen. Selbstverständlich. Dann wohnt ihr hier wohl im Studentenwohnheim? Nein, im Novotel Cairo Airport. Drei Schüler aus Amerika, die in einem der besten Hotels der Stadt wohnen? Das Schulprojekt hat einen großzügigen Geldgeber. Wir genießen diese Reise sehr. Ja, gewiss. Entschuldigt meine Vorsicht, aber vor einiger Zeit war ein seltsamer Mann hier, der sich für den Skarabäus interessiert hat. Wenn ich nicht aufgepasst hätte, hätte er ihn gestohlen. Gestohlen? Das klingt ja spannend. Es kommen tatsächlich immer noch Verrückte, die hoffen, durch alte unentdeckte Schätze aus Ägypten reich zu werden. das dürften doch wohl Träumereien von ruhmeshungrigen Forschern sein. Man hat bestimmt längst alle Kunstwerke und Gräber gefunden. Aber ja, die wesentlichen durchaus. Dieser Skarabäus wurde ja zum Glück nicht gestohlen, sondern von Sir Leonard, einem Mitglied des Forscherteams, das das Grab entdeckt hat, zu uns gebracht. Im Übrigen zeichnet sich dieses Fundstück durch eine Eigenheit aus. Ihr habt doch in eurem Buch bestimmt ein Foto dieses Skarabäus gesehen? Ja, aber leider war darauf nicht viel zu erkennen. Von welcher Eigenheit sprechen Sie? Moment. Hier, in dieser Schachtel ist er. Ihr dürft ihn durch in die Hand nehmen, wenn ihr vorsichtig seid. Ah, vielen Dank. Moment mal. Was ist das denn? Oh, du hast sie gerade wohl entdeckt. Diese Eigenheit meinte ich. Nun, sie wurde vermutlich von der Person eingraviert, die das Grab geöffnet hat. Haben Sie von diesem Sir Leonard je wieder etwas gehört? Nein. Einige Monate später tauchte, wie gesagt, dieser Amerikaner auf, ein Mr. Dalbello. Wartet. Da schaut, Frank Dalbello. Ein hartnäckiger Typ. Er gab vor, diesen Leonard zu suchen. Er sei verschwunden. Deshalb wollte Dalbello sämtliche Unterlagen sehen, die ich von Sir Leonard hatte. Ich besaß aber keine. Irgendwann hat er das eingesehen. Aber ich glaube, er war nicht hinter Leonard, sondern hinter irgendeinem alten Schatz her. Man sieht es an diesem irren Flackern in den Augen. Ein Flackern? Nein, das war ein Scherz. Außerdem trug Mr. Dalbello eine Sonnenbrille. Aber er erzählte etwas von einem Fluch. Doch warum interessiert euch das alles? Ihr seid nicht etwa doch auf der Spur eines solchen Schatzes? Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich würde jetzt gerne ein Foto von dem Skarabäus aufnehmen. Aber natürlich. Normalerweise kostet er etwas Geld. Aber bei Schülern mache ich eine Ausnahme. Danke. So, das wär's. Danke für die Hilfe, Mr. Buzzer. Kein Problem. Ach, noch etwas. Hat sich ein George Cooper bei Ihnen nach dem Skarabäus erkundigt? Nein, das wüsste ich. Dieser Dalbello war der Einzige. Ach so. Außer einer Frau. Eine Frau? Ja, da war mal eine Frau. Sie kam, glaube ich, später. Wie hieß sie? Ihr wollt wohl alles wissen, ne? Da habe ich einen Brief von ihr. Catherine S. Dredberg. Vielen Dank. Nun muss ich aber wieder zur Arbeit. Ich führe euch noch hinunter. Sophie. Hä? Sophie ist der zweite Name von Catherine. Woher weißt du das? S lautet die Abkürzung auf dem Briefkopf. Und daneben war als Signet eine Eule eingedruckt. Eine Eule steht für Weisheit. Griechisch Sophia. Sophie, die Weisheit. Allah Edine ist nicht hier. Ja, vielleicht hat er mittlerweile einen anderen Kunden. Wir haben ihn aber noch nicht bezahlt. Taxi? Nein, danke. Moment mal, Sie sind doch Amerikaner, oder? Das ist aber ungewöhnlich, dass Sie Taxen vermieten. Ich vermittle Sie. Kommt schon. Wir haben bereits ein... Rein da! Mit euch ins Auto! Alle drei! Ey, was soll das denn? Ding hier gebrauchen. Hilfe! Bist du ruhig? Was ist denn los? Mist! Stehen bleiben! Halt! Schnell weg! Bevor die uns nachher rausfragen. Da vorne ist Alaedine. Hä? Wo? Ah, tatsächlich! Amerikaner haben Probleme. Bis auf die Gebäude. Vertraut mir, ich führe euch durch Kairo. Bleibt bei mir und nichts passiert. Wo wollt ihr als nächstes hin? Fahren Sie einfach ein paar Straßen rauf und runter, bitte. Wie Amerikaner wollen. So, mal sehen, was die Digitalkamera so aufgenommen hat. Die Makroaufnahmen vom Skarabäus sind bestens gelungen. Die eingravierte Moschee hat einen unverwechselbaren Umriss. Zur Mohammed Ali Moschee bitte. Wie Amerikaner wollen. Siegel? Hä? Das heißt einfach nur Siegel. Mohammed Ali Moschee und Siegel? Schaut hier auf dem Bild. Neben der Moschee befindet sich ein kleines Kreuz. Am besten wir suchen die Stelle und sehen weiter. Was steht noch einmal in dem Brief? Moment mal. Du findest den Hinweis am südlichen Aussichtspunkt. Was das wohl zu bedeuten hat? Mich würde noch etwas interessieren. Warum sollte uns jemand entführen? Weil dieser jemand weiß, dass wir den Schatz suchen. Woher? Keine Ahnung, aber ich glaube, ich weiß, wer dieser Amerikaner war. Mr. Frank Del Bello. Richtig. Das ist der Konkurrent von Sir Leonard Dempsey. Ihr erinnert euch. Er schrieb von einem Frank. Del Bello war ebenfalls auf der Spur der Grabkammer. Irgendwoher muss er Wind davon bekommen haben, dass wir den Fall wieder ins Rollen bringen. Doch, wer hat ihm den Tipp gegeben? Der gibt eine Grabanlage bei den Pyramiden. Es fiel mir auf, dass er telefonierte, kaum als wir das Grab verlassen hatten. Ja. Das Rätselheft hat er auch gesehen. Wahrscheinlich arbeiten die beiden zusammen. Und jetzt jagt der Amerikaner uns. Fahren Sie bitte etwas schneller. Schneller bei dem Verkehr. Ich tue Bestes, Mister. Meinst du, wir können Alaeddin vertrauen? Ja. Nein, hat er uns eben geholfen. Vielleicht verfolgt Alaeddin seine eigenen Interessen. Wir müssen wachsam sein. Aber den Taxifahrer zu wechseln, stellt ebenfalls ein Risiko dar. Wer weiß, wer sich dann unser annimmt. Also, nach der versuchten Entführung ist mir klar, dass wir in ein Wespennest gestochen haben. Aber was ich immer noch nicht verstehe, welche Rolle spielt Rubbish George in der Geschichte? War er früher ein Verbündeter von Mr. Del Bello? Die drei Fragezeichen hatten während ihres Gesprächs kaum auf die Umgebung geachtet. Inzwischen war die Straße angestiegen und gab ab und zu einen Blick auf die Dächer von Kairo frei. Den Hang aufwärts lag eine große, steinerne Festungsanlage, die gebieterisch über der Stadt thronte. Die Zitadelle. In der Anlage liegt Mohammed Ali Moschee. Ich komme nicht mit euch. Kostet Eintritt. Wie lange werdet brauchen? Eine Stunde? Eine Stunde ist okay. Warten Sie hier auf uns. Natürlich, meine Amerikans. Die drei Fragezeichen stiegen zur Zitadelle hoch. Es war nicht schwer, die Moschee zu finden. Sie setzten sich etwas abseits in den Schatten der Mauer, die die Zitadelle begrenzte. Dempsey hat zwei Schutzmaßnahmen eingebaut. Ihren zweiten Vornamen und ihr Signe, die Eule. Lasst uns mal nach dieser Eule suchen. Und zwar dort, wo das Kreuz eingezeichnet ist. Ich nehme an, dass wir dort auf den letzten Hinweis stoßen werden. Im Rätsel steht, suche danach das Geschäft im großen Bazar. Hier ist sie. Ein in die Mauer eingeritzter Eulenkopf. Und daneben arabische Zeichen. Keine Ahnung, was die bedeuten. Ich mache mal ein Foto davon. So. Bis Laila kommt, können wir die nächste Station vielleicht noch schaffen. Wir brauchen nur jemanden, dem wir vertrauen können, der uns die Zeichen übersetzt. Justus ist einfach unverbesserlich. Kollegen, das ist doch Frank Del Bello und ein Ägypter. Die haben uns gesehen. Zurück, der will das Rätsel. La, Kollegen. Da rein. Da rein? In die Moschee? Ja. Da darf man doch nicht mit Schuhen rein. Hast du jetzt noch Zeit, die Schuhe rauszuziehen, aber... Ja, Entschuldigung. Ich muss hier eben durch. Was wollen die alle? Wir zollen dem heiligen Ort keinen Respekt, weil wir Schuhe tragen. Ich hoffe, sie verzeihen uns. Es ist doch ein Notfall. Oh Mann, Leute. Ich will hier keinen dritten Weltkrieg aus. Verspott. Kommt, wir müssen hier raus. Da hinten ist der zweite Ausgang. Da sind unsere Verfolger auch schon wieder. Aber auf Schröpfen, die hängen wir locker ab. Schneller, Justus. Hans Aladdin. Ihr habt Problem, Amerikaner? Fragen Sie nicht und fahren Sie los. Wohin, Amerikaner? Wir müssen zum N. Khalili Bazaar, aber fahren sie vorläufig kreuz und quer durch die Stadt. Wir müssen unsere Verfolger abhängen. Schneller! Verdammt, Dabello steigt aus. Er kommt. Tun Sie was, Alaeddin. Ich fahre in Einfahrt. Verdammt, eine Sackgasse. Ist es eine Falle? Raus da. Du auch. Okay, Sir. Kein Problem, Sir. Die rote Tasche, bitte. Wie bitte? Die rote Tasche. Schnell. Achso, ja. Moment. Schneller, Dicker. Wenn ihr eine Kopie des Rätsels habt, vernichtet sie. Denkt dran. Hier in Kairo kann man plötzlich verschwinden. Auf Nimmerwiedersehen. Gib mir die Tasche. Hey, bleibt stehen. Allah hat uns die Tasche geklaut. Er flüchtet ins Restaurant. Lasst mich durch, verdammt. Die Leute versperren Dabello den Weg. Da kommt er nicht durch. Jetzt rennt er zur Straße zurück. Das kann er vergessen. Allah ist weg. Ja, und jetzt? Wir warten auf Alaeddin. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Ja, und wenn Alaeddin nicht zurückkommt? Dann müssen wir auf einen anderen Weg zum Hotel zurück. Ich habe nämlich tatsächlich eine Kopie des Rätsels gemacht. Die müssen wir sicherstellen. Und dann geht's zum Flughafen. Taxi! Amerikans? Nein, danke. Wir warten auf Alaeddin. Alaeddin nicht da. Fahrt mit mir. Nein. Doch, guter Preis. Und ist besser so. Amerikaner wird kommen und euch holen. Okay, warum nicht? Dann fahren Sie uns halt ins Hotel. Gut. Moment mal. Das hier ist doch Alaeddines Wagen. Schlüssel steckt. Und Alaeddin bekommt Tasche zurück. Das war eine gute Idee. So, Hotel Novotel, Kairo Airport. Noch eine Stunde, bis Layla ankommt. Können Sie uns gleich weiter zum Flughafen fahren? Wir müssen nur noch schnell etwas aus unserem Zimmer holen. Klar, Amerikans. Ich warte. Was wird Layla zu all dem sagen? Sie wollte, dass wir auf sie warten. Und nun stehen wir mit leeren Händen da. Wir besitzen eine Kopie des Rätsels. Noch ist nichts verloren. Ja, wenn uns Alaeddin bei der Lösung des Rätsels nicht zuvorkommt. Er hat seine Chance genutzt. Mr. Dabello wird das Grab der Kenntnis nicht finden und wir auch nicht. Alaeddin ist der lachende Drittler. Es kann sein, dass Allah ebenfalls auf den Schatz aus ist. Aber auch er muss die Rätsel erst einmal lösen. Ich gebe zu, Allah hat mich überrascht. Ich wette, unser Verfolger schaut sich immer noch vergebens die Augen nach ihm aus. Oh Mann, da, an unserem Zimmer. Eindeutig Einbruchspuren. Verdammt. Da hat sich jemand mit einem Brecheisen dran zu schaffen gemacht. Vorsicht, Kollegen. Ich glaube, der Kerl ist noch in unserem Zimmer. Der Einbrecher wühlt in unseren Sachen rum. Ja. Los, den schnappen wir uns. Die Überraschung ist auf unserer Seite. Okay. Jetzt! Er flieht über den Balkon. Hinterher! Verdammt, der ist schon um die Hausecke. Er ist weg. Aber ich glaube, ich habe ihn erkannt. Es war der Mann, mit dem Dabello durch die Gegend zieht. Die Kopie! Er hat die Kopie gestohlen. Justus kannte das Rätsel zwar fast auswendig, aber außer Peter, Bob und ihm waren jetzt auch Allah und Dabello auf der richtigen Spur. Sie stiegen ins Taxi und wiesen den Fahrer an, zum Flughafen zu fahren. Sie fuhren eine Weile, als der Fahrer plötzlich nach rechts statt links zum Flughafen abbog. Sir, da geht es nicht zum Flughafen. Ich wissen. Überraschung, Amerikans. Wir wünschen keine Überraschung. Wir möchten bitte zum Flughafen, Sir. Gleich, meine Mister, ist nur kurz. Bitte drehen Sie um. Sofort, meine Amerikans. Hier ist es. Besuch, meine Amerikans. Alaeddin? Hallo, meine Amerikans. Ich fahre weiter euch. Hier, Amerikans. Eure Fußballzeitung. Allah sie gerettet. Shukran. 1000 Shukran. Hä, was? Schuhkarton? Was hast du gesagt? Shukran heißt Dank auf Arabisch. Ach so. Zum Flughafen bitte. Es eilt etwas. Maschine mit der Leila herkam, ist schon gelandet. Dann ist sie vielleicht schon draußen. Nein, da ist sie. Das ist doch... Was ist denn mit dem los? Ja, Just, hast du es denn nicht gesehen? Da hat jemand Leila nach draußen gezerrt. Los! Das ist der Lieferwagen von Mr. Del Bello. Peter hält sich hinten fest und fährt mit. Oh Mann, den kriegen wir nicht mehr. Vergiss es. Mann... Sieh mal, da ist was auf die Straße gefallen. Komm, wir sehen nach. Okay. Peters Handy. Wir sind zu spät. Verdammt. Los, zu unserem Taxi, Just. Mit sehr viel Glück erwischen wir sie noch. Los. Peter hielt sich krampfhaft am Haltegriff des Lieferwagens fest. Der verlor sich in einem Straßengewirr, das durch lauter, flache, verwahrloste Behausungen führte. Peter wusste, was das für eine Gegend war. Er befand sich auf dem Friedhof von Kairo. Hey, Junge! Schön hier geblieben. So, rein mit dir in den Sarg zu der anderen. Bist du? Ich bin es, Leila. Sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Oh Mann, das Taxi ist weg. Alaeddin ist abgehauen. Und weißt du, was ich glaube? Er sucht die Schatzkammer. Können wir ihm denn wirklich vertrauen? Ich meine, er hat zwar deine rote Tasche gerettet, aber dadurch war sie in seinem Besitz und, naja, mit etwas Neugier wird er... Nein gesehen haben. Ja. Verdammt. Da fällt mir ein, Allah hat vorhin gewusst, dass in meiner Tasche ein Fußballheft war. Weißt du, wenn wir Pech haben, hat er die Geschichte längst abkopiert und sich selbst auf die Suche gemacht. Verdammt, Bob. Peter und Leila sind verschwunden und Allah hält ihn vermutlich auf dem Weg zur Schatzkammer. Entführt. Fred Del Bello, der Grabjäger und sein ägyptischer Kumpel. Sie wollen nicht, dass wir in die Kammer der Erkenntnis gelangen. Weißt du, wo wir sind? In der Totenstadt. Aber ich kann dir nicht sagen, wo genau. Ich weiß nur, dass das Haus und dessen Hof hier versteckt sind, weil es angestrichen ist. Und vor der Tür haben Kinder Fußball gespielt und aus Blechdosen ein Tor aufgestellt. Ich hol Hilfe. Du holst Hilfe? Kennst du einen Zauber, der Fesseln löst oder was? Nein, aber ich komme an mein Handy ran. Der Empfang ist durch den dicken Sargdeckel zwar nicht besonders gut, aber ich kann eine SMS versenden. Klar. Dann schick die SMS auf mein Handy. Wenn wir Glück haben, haben Justus und Bob es gefunden und sie können uns retten. Okay, dann schreibe ich Ihnen zuerst. Aber meine Mutter informiere ich ebenfalls. Hallo. Peter und ich sind entführt worden. Wir sind eingesperrt in einem Grab in der Stadt der Toten. Wir wissen nichts, wo. Das Haus ist weiß und auf der Straße davor haben Kinder aus Blechdosen ein Fußballtor gebaut. Helft uns. Super, meine Handynummer lautet 01. Zur gleichen Zeit saßen Bob und Justus in einem Taxi und rollten Richtung Stadt. Oh, glaubst du wirklich, dass wir... Hä? Peters Handy... Leila! Eine SMS aus dem Grab! Zeig her! umdisponieren. Zur Stadt der Toten, bitte. Hier irgendwo muss es sein. Du guck mal, Just. Guck mal. Da steht Alaeddines Taxi. Er ist hier. Das kann doch kein Zufall sein. Irgendwie ist er in den Fall verwickelt. Hundertprozentig. Bitte halten Sie an. Hier, stimmt so. Da, das Fußballtor. Das hat Laila doch erwähnt. Hier muss es irgendwo sein, Just. Komm. Amerikans, nicht Peter. Peter retten. Wie? Peter retten? Peter gefangen und ein Mädchen. Ich habe einen Führer verfolgt. Das... Mister, ich euch helfen und ihr mich überfallt. Ich euch je enttäuscht? Sie wollten Peter befreien? Aber ja, Entführer sind eben weggefahren am Flughafen. Ich habe alles gesehen und waren verfolgt. Deswegen waren sie so plötzlich verschwunden. Denkt ihr, ich fahre ohne Geld bekommen? Entschuldigung, Allah. Tut mir leid, Allah. Und jetzt sammelt bitte wieder Kräfte. Die Abdeckung vom Grab ist schwer. So. Schieb. Mann. Peter! Und Laila. Gut, dass ihr da seid. Alaeddin, bitte warten Sie im Wagen auf uns. Wir haben noch etwas zu besprechen. Ja, Amerikans. Ich habe gerade eine SMS an meine Mutter geschrieben, dass wir gerettet wurden. Sie kommt hierher. Das wird noch einige Minuten dauern. So lange können wir reden. Peter hat mir ja schon viel von eurem Tag erzählt. Ihr solltet doch auf mich warten. Wir wollten die Zeit nutzen. Und wir sind auch schon ein großes Stück weitergekommen. Aber erzähl uns doch bitte, ob du George gefunden hast. Nein. Wenn ihr in Kairo verschwinden würdet, würde man die ganze Stadt auf den Kopf stellen, um euch zu finden. Wenn in Amerika ein Stadtstreicher vermisst wird, interessiert das kein Mensch. Auch nicht die Polizei. Ja, kann ich mir vorstellen. Die haben sich die Sache kurz angehört und sich dann wieder ihren Kaffeetassen zugewandt, ne? So ähnlich war's. Für solche Fälle sind wir da. Die drei Fragezeichen. Nach allem, was wir bislang hier erlebt haben, ist an der Rätselgeschichte wirklich etwas dran. Sag mal, vermutest du, dass George einer der Jäger der Kammer der Erkenntnis war? Ja, er hat mir damals gesagt, er sei einem großen Geheimnis auf der Spur. Er tat immer geheimnisvoller. Eines Tages sagte er, er stände kurz vor der Lösung. Ein paar Tage später war er verschwunden. Ich habe lange gebraucht, um auf seine Spur zu kommen. Schließlich bin ich nach Rocky Beach gefahren. Und was macht deine Mutter jetzt? Sie ist mit einem anderen aus der Bank zusammen und arbeitet nach wie vor dort. Unsere einzige Möglichkeit besteht nach wie vor darin, das Rätsel selbst zu lösen. Nur so können wir auf die Spuren von George stoßen. Und nebenbei decken wir eines der größten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte auf. Das Rätsel um die Sphinx. Aber wir müssen uns beeilen. Del Bello besitzt eine Kopie des Rätsels. Und der Kerl wird weiterhin alles dran setzen, um uns auszuboten. Gehen wir die bisherigen Schritte des Rätsels doch nochmal durch. Wir fanden das Grab in der Nähe der Pyramiden, sind von dort aus auf den Skarabäus im Museum gestoßen. Dadurch erhielten wir einen Hinweis auf die Mohammed Ali Moschee, wo wir den Namen entdeckten, der uns zur Kammer der Erkenntnis führen soll. Genauer gesagt, zu dem Boten, der uns dorthin bringen wird. Als nächstes kommt, du findest den Hinweis am südlichen Aussichtspunkt. Den Namen des kleinen und sehr alten Ladens, in dem du fragen musst und der selbst ein Teil der Lösung ist. Bob, schalte mal bitte die Digitalkamera ein. Warte, Moment, wo hab ich die denn jetzt, warte, nein, das, ach, Zermatscher Schokoriegel, toll, Jus. Oh, hab ich. Der ist nicht von mir. Ja. Ah, da ist er, ja. So, okay. Auf dem Amulett sind arabische Buchstaben. Laila, Weißt du, was die bedeuten? Es bedeutet Königin. Königin. Ein Geschäft dieses Namens müssen wir finden. Hast du eine Ahnung, wo es ist? Nein, aber ich kann es herausfinden. Okay, der Text geht weiter mit: Geliebte Catherine, geh in den Laden und sage den Satz, den ich herausgefunden habe. Das Schlüsselwort ergibt sich aus drei Begriffen, die du sinnvoll zusammensetzen musst. Einer ist dein eigener Name, den zweiten kennst du durch den Laden. Der dritte ist die, um die sich alles dreht. Den zweiten Namen von Catherine haben wir herausgefunden. Sophie. Das bedeutet Weisheit. Jetzt haben wir Königin und Weisheit. Fehlt noch das dritte Wort. Die, um die sich hier alles dreht. Ja, Sphinx. Was sonst? Mann, klar. Ja, jetzt müssen wir nur noch einen Satz rausbilden. Die Königin ist die Weisheit des... Nein, ich meine doch... Die Weisheit ist der... Ach, die Sphinx ist die Weisheit. Ah, Mann, die Königin der Weisheit ist die Sphinx. Layla. Und ihr seid die Jungen aus Rocky Beach? Ja, richtig. Ich hätte Layla nie nach Amerika fahren lassen dürfen. Ja, ich denke, das Schlimmste haben wir überstanden. Peter Shaw. Aisha, Laylas Mutter. Angenehm. Ich bin Bob und der hier heißt Justus. Ja, aber mal im Ernst, wir sollten langsam hier verschwinden. Wir wissen nicht, wann Del Bello wieder auftaucht. Del Bello? Ein Amerikaner, der ebenfalls hinter der geheimen Rätselkammer her ist, wie es auch George war. Zusammen mit ihr möchten wir das Rätsel der alten Geschichte lösen. Sie interessiert das, mich nicht. George ist damals einfach gegangen. Er wollte uns eine Menge Geld besorgen, doch das ist vollkommen fehlgeschlagen. George hat sich das Geld bei der Bank genommen. Und dann waren Geld und George plötzlich verschwunden. Nun ja, zum Glück hat sich ein Kollege von George damals um uns gekümmert. Wo ist Dick? Dick? Bei der Arbeit, denke ich. Ich habe ihn nicht erreicht. Dick? Dick Vincent ist mein neuer Freund. Ich habe eben einige SMS geschrieben, um mehr über den kleinen Laden, den wir suchen müssen, herauszufinden. Es kann nur der Khan el-Khalili gemeint sein. Der größte Bazar Kairos. Wir sollten dann aufbrechen. Oh, Vorsicht, Aisha! Ihre Handtasche! Oh, warten Sie. Wir helfen Ihnen einsammeln. Peter, hast du da? Riecht doch. Kaugummi. Hier, oder? Ja. So. Auf dem Bild da. Ist das Ihr Freund Dick? Ja. Danke. Da wir sind. Dort gehen weiter und ihr seid im Khan el-Khalili. Soll ich warten? Allah, wir wissen nicht genau, was in den nächsten Stunden auf uns zukommen wird. Deshalb möchte ich dir jetzt schon dein Geld geben. Glauben Amerikans Fluch der Sphinx euch töten? Woher weißt du von dem Fluch? Wir lesen in Heft. Bei Sphinx, man weiß nie. Gib mir lieber jetzt Geld, ja? Vielen Dank für deine Hilfe. Aber warte bitte noch eine Stunde. Vielleicht brauchen wir dich noch, dann zahlen wir neu. Amerikaner können kommen. Allah wartet auch 2 Stunden. Dafür Geld reicht. Danke, Allah. Das ist nett. Irgendwo hier muss es sein. Nein. No. Nein, Madam. Ich möchte kein Huhn kaufen. Danke. Hier ist es! Was, hier? Mann, der Laden ist ja gerade mal so breit wie die Tür. Ah, hier sind die arabischen Zeichen für Königin. Wir sind am nächsten Ziel, Freunde. Jetzt endlich werden wir den Weg zur Kammer fahren. Da vorne steht ein Verkäufer. Was hast du? Da vorne steht Del Bello. Wo? Ich habe ihn eben gesehen. Komm, Bob, wir müssen Del Bello ablenken. Uns auf der Spur. Ja, alles klar. Versuch du es, Peter. So schnell werden sie den Booten nicht beischaffen können. Warte, hier. Deine Lebensversicherung und so weiter. Sie sind Amerikaner. Ja, wir suchen eine bestimmte Antiquität, ein ganz besonderes Stück. Wir suchen die Kammer der Weisheit. Die Königin der Weisheit ist die Sphinx. Ah ja, die Kammer. Ich habe davon gehört. Einen Moment, bitte. Ja? Die Weisheit, die Königin der Weisheit ist die Sphinx. Wir suchen die Kammer der Sphinx. Folgt mir! Einsteigen ins Auto? Leila, ich weiß nicht. Was sitzen wir in der Falle? Das Auto hat keine Fenster. Luft ist hauptsächlich da. Einsteigen! Also gut. Ja, auch lang genug unterwegs. Das klingt nach einem Stahltor. Ich kenne das. Schrottplatz Titus Jonas. Wie gern wäre ich da jetzt? Oh, wir sind garantiert in einer Garage. Aussteigen! Ich mache Gag frei! Da sollen wir rein? Nein? Gut, wir fahren zurück. Halt, halt, so war das nicht gemeint. Wir gehen ja schon. Moment, meine Taschenlampe. Ah, sie hat den Gang wieder verschlossen. Hoffentlich ist das keine Falle. Wir sind da. Da vorne ist die Sphinx. Sieht wirklich genauso aus wie die große. Nur, dass ihre Nase nicht abgebrochen ist und... Sie hat ihr Maul aufgerissen. Unheimlich, nicht wahr? Zum Glück funkeln die Augen nicht rot. Dann würde es uns schlechter gehen. Die roten Augen künden den Tod. So etwa steht es im Rätsel. Aber offenbar mag sie uns. Aber vor uns hat es schon Sir Leonard Dempsey versucht. Warum hat man von ihm nichts mehr gehört? Und auch nicht von George? Das sind ja Knochen eines Menschen. Sollen wir lieber wieder verschwinden? Nein. Wie lange der hier wohl schon liegt? Vielleicht sind es die Reste von Sir Leonard Dempsey. Er hatte die Augen der Sphinx gesehen und musste sterben. Schau, er hält etwas in der Hand. Eine Scherbe aus Ton. Hat in etwa die Form einer Pyramide. Du willst sie doch nicht etwa anfassen. Na, muss ich wohl, wenn ich die Pyramide bekommen will. Sie muss irgendwas mit der Lösung zu tun haben. Die klemmte wie fest. Wo Justus und Bob nur bleiben, die müssten längst bei uns sein. Wieso? Justus hat mir einen Peilsender zugesteckt, den ich unter das Auto geklebt habe. So dürften sie uns gefolgt sein. Hat Justus euer Handy? Ja. Ich versuche Justus anzuwählen. Keine Verbindung. Da kümmern wir uns selbst um das Rätsel. Ich schau mal, wie das Rätsel weitergeht. Und das ist es, was ich aus den überlieferten Sätzen des alten Weisen verstanden habe. Die Frage der Sphinx an dich lautet, sag, wo liegt der Schlüssel zur Wahrheit? Beantworte die Frage der Sphinx, doch schweige. Liegst du falsch, so leuchten dir die roten Augen des Todes. Liegst du richtig, so öffnet sich das Tor zur Erkenntnis. Was soll das? Wo liegt denn der Schlüssel zur Wahrheit? In der Weisheit, in der Philosophie, im Glauben. In der Erkenntnis, in der Welt, im Nichts, im Leben, in uns selbst. Oder im Schweigen? Oh, du klingst schon wie Justus. Das hilft uns doch alles nicht weiter. Sollen wir uns voll die Sphinx stellen und laut sagen, im Schweigen. Als ob sie uns hören könnte. Und außerdem steht im Rätsel, dass man die Frage beantworten soll, indem man nichts sagt. Stell dich vor die Sphinx und schweige. Echt? Ja. Und wenn es schief geht? Soll ich es machen? Oh, Also kannst du aufhören. Das Schweigen bringt uns nicht weiter. Ich weiß auch nicht. Alte ägyptische Rätsel sind furchtbar. Na, zu schade, dass Justus nicht hier ist. Er starrt eine Gegend rum, zubbelt an seiner Unterlippe und schwupps springt ihm die Lösung von den Lippen. Nicht von den Lippen, sondern von der Zunge. Peter, das ist es. Die Wahrheit liegt auf der Zunge. Im Sprechen. Im Rätsel steht aber doch Schweige. Da müssen wir eben weiter nachdenken. Irgendwo muss da noch ein Hinweis sein. Lass uns mal die Wandgemälde anschauen. Na schön. Ah, die Figuren und Tiere haben sicherlich viel zu bedeuten. Aber mir sagt das alles nichts. Mir auch nicht. Ich fürchte, hier müssen richtige Ägyptologen ran. Da ist ein Bild von der Sphinx. Sie hat das Maul geöffnet. Doch da fehlt etwas. Im Maul ist ein kleines, ausgefeiltes Loch. Der Stein? Du meinst die kleine Pyramide, die das Skelett in der Hand hält? Das passt. Wie ist es in dem Rätsel? Die Frage der Sphinx an dich lautet, sag, wo liegt der Schlüssel zur Wahrheit? Der Schlüssel zur Wahrheit liegt auf der Zunge. Dort, wo die Vertiefung ist, nämlich im Maul der Sphinx, da muss der Stein eingesetzt werden. Beantworte die Frage der Sphinx, doch schweige. Na klar, einen passenden Stein kann man einfach einsetzen und so ohne gesprochene Worte die Antwort geben. Liegst du falsch, so leuchten dir die roten Augen des Todes. Liegst du richtig, so öffnet sich das Tor zur Erkenntnis. Liegst? Das könnte bedeuten, legst du ihn falsch, so leuchten dir die Augen des Todes. Legst du ihn richtig, so öffnet sich das Tor. Wir haben es! Wir müssen nur den Stein nehmen und ihn in die Vertiefung der Zeichnung einpassen. Dann haben wir ein jahrhunderttausend altes Rätsel gelöst. Peter kniete sich neben das Skelett. Viel vorsichtiger als zuvor bog er die Fingerknochen auseinander. Es knackste unangenehm und Peter zuckte zusammen. Doch dann rutschte der Stein aus der Umklammerung und fiel in den Staub. Schau, in einer der Flächen ist eine Figur eingeritzt. Eine Frau. Was hat sie denn da an der Hand? Zweige? Es ist Sischat, eine ägyptische Göttin. Die Zweige sind ihr Schreibwerkzeug. Sischat ist die Göttin der Schrift. Peter, das passt genau. Die Wahrheit liegt in der Sprache. Weil das Wissen um die Pyramiden auf alten Schrifttafeln zu finden ist. Wahrscheinlich ist es nicht egal, wie herum man ihnen das Loch einsetzt. Ich tippe auf unten, da wo die Zunge des Sphinx ist. Versuchen wir es? Okay. Glaubst du, dass George hier gestanden hat? Vielleicht hat er sich nicht getraut, den Stein einzusetzen. Und konnte mit der Niederlage nicht leben und ist abgehauen. Ich weiß nicht. Also gut, ich mache es. Ein Satz schoss Peter durch den Kopf. Liegst du falsch, so leuchten dir die roten Augen des Todes. Peter sah in die Augen der auf die Wand gezeichneten Sphinx. Wie sollten sie leuchten können? Mit zitternden Händen hob er den Stein und setzte ihn an die Öffnung. Er schluckte. Seine Augen fest auf die Augen der Sphinx fixiert, schob er die Pyramide langsam hinein. Sie passte exakt. Er atmete aus. Die Augen wurden nicht rot. Doch es wurde auch kein Mechanismus ausgelöst. Ja, das war es nicht. Irgendetwas haben wir nicht beachtet. War unsere Annahme wirklich logisch? Der Mann hat den Stein und will ihn in die Zeichnung einsetzen. Aber wie hat er ihn überhaupt gefunden? Irgendwo hier. Leila, wir haben verkehrt darum gedacht. Es ist nicht die Zeichnung des Sphinx. Es ist die Figur selber. Der Forscher hatte die Pyramide aus der gezeichneten Sphinx herausgenommen. Da war sie versteckt. Und nun war er auf dem Weg zur richtigen Sphinx aus Stein. Vorsichtig fasste Peter in das dunkle Maul der steinernen Sphinx. Er spürte, wie sich seine Nackenhaare aufrichteten. Er hatte das Gefühl, dass der Löwe jeden Moment zuschnappen konnte. Da ist ein viereckiges Loch für die Pyramide. So, mal sehen. Peter drehte den Stein in die richtige Position. Dann nahm er all seinen Mut zusammen, blickte der Sphinx in die Augen und langte zum zweiten Mal ins Maul hinein. Langsam steckte er die Pyramide in die Öffnung. Sie passte genau. Etwas klickte. Dann sackte Leila und Peter vor Panik das Blut in die Beine. Erst war es nur ein leichtes Glimmen, doch es wurde schnell intensiver. Die Augen der Sphinx leuchteten. Sie leuchteten rot. Sie hatten den Fluch der Sphinx geweckt. Ein zischendes Geräusch wurde hörbar und ein kalter Wind strich aus dem Maul des Königslöwen. Es fühlte sich an wie der Atem des Todes. Als stände er neben sich, nahm Peter mit Schrecken wahr, wie ihm und Leila die Sinne schwanden. Peter, mir wird's... Der Fluch der Sphinx. Ah, Leila, Ich sterbe. Vergiss es, Just. Del Bello holen wir nicht mehr ein. Ja. Ach. Mann, ich hab keine Kondition mehr. Mist. Den hätte ich zu gern erwischt. Wieso eigentlich? Ich dachte, wir wollten ihn bloß von Peter ablenken. Del Bello sieht genauso aus wie Dick. Der neue Freund von Lailas Mutter. Ich hab's auf dem Foto entdeckt, dass Aisha aus der Tasche gefallen war. Echt seltsam, oder? Naja, darüber können wir uns später Gedanken machen. Del Bello ist jedenfalls über alle Berge. Wir haben ihn zwar nicht erwischt, aber wenigstens verjagt. Na komm, wir gehen zurück zu Peter. Doch als Justus und Bob den kleinen Laden erreichten, waren Lila und Peter auf und davon. Und der Verkäufer verstand plötzlich kein Wort Englisch mehr und tat so, als wisse er von nichts. Das hat keinen Zweck, Justus. Der lässt uns auflaufen. Was machen wir denn jetzt? Die Versicherung. Versicherung? Peter hat unseren Minisender dabei. Und wenn er sich geschickt angestellt hat und ihn richtig platziert hat, können wir seinen Weg jetzt verfolgen. Hoffentlich verpeilt er sich nicht. Also, auf zu Alaedine! Oh, meine Amerikaner! Aber wo die anderen sind? Wir haben Peter und Lila aus den Augen verloren. Wir müssen sie verfolgen. Sind beide mit Chatskarte verschwunden? Dachte ihr Freunde seid? Sie sind nicht geflohen. Sie werden von einem Mittelsmann zu der geheimnisvollen Sphinx gebracht. Keine Angst, Allah. Sie brauchen uns nicht zur tödlichen Sphinx begleiten. Diesen Weg werden wir alleine gehen. Gut, ich fahre. Aber wohin? Moment. Hoffentlich befinden sich Peter und Lila noch nicht außer Reichweite. Da ist Peter. Sie befinden sich gerade noch im Sendebereich. Okay, los geht's. Allah, wir müssen dorthin. Schräg nach links. Wohin? Ich sage Ihnen einfach die Richtung. Und die Straßen von Kairo kennen Sie. Einfach dorthin. Schnell. Ah, Amerikaner wollen einfach dorthin. Da lang. Der Weg führt direkt in die Wüste. Ah, ich verstehe. Amerikaner wollen zu kleinen, abgelegenen Oasen. Nein, das Signal ist verschwunden. Oh, ich hoffe nicht, dass der Peilsender entdeckt worden ist. Oder Peter ist in ein Gebäude gefahren, das die Signale absorbiert. Absorbiert? Du meinst, nicht mehr durchlässt? Zu viel Stein oder Stahl? Oder? Richtig. So, also können Peter und Lila meiner Schätzung nach noch nicht gekommen sein. Halten Sie bitte an, Allah. Ja. Was ist? Die Americans wollen zurück. Wie Amerikaner Wünsche. Stopp! Da, siehst du es, Just? Gut beobachtet, Ritter. Da gehen Reifenspuren über den Seitenbereich. Amerikaner wollen doch nicht, dass da langfahren. Vielleicht wäre das gar nicht so klug. Nein, ich denke, wir probieren es zunächst zu Fuß. Allah, verfügen Sie über eine Taschenlampe, die Sie uns leihen können? Hier. Service von Alaedin. Amerikaner können Freund suchen gehen. Ich warte bei Auto. Danke. Komm, Bob. Irgendwo hier muss es doch sein. Oder wir sind schon zu weit gelaufen. Warte mal, Just. Leute mal darüber. Na, das ist doch... Eine Stahltür? Ja. Sie ist als Tarnung mit Wüstensand bespritzt. Gut aufgepasst, Bob. Tja. Ich schätze, das Auto, mit dem Peter und Lila gefahren sind, wurde dahinter abgestellt. Deshalb haben wir den Peilsender so plötzlich verloren. Wie lange ist das ungefähr her? Eine halbe Stunde, vielleicht mehr. Just, hier ist ein Lüftungsgitter eingelassen. Kannst du es zur Seite biegen? Ich versuch's. Geschafft. Aber sag mal, warum klopfen wir nicht einfach ans Tor? Ich meine, Peter hat durch das Geheimwort das Recht erworben, den Schatz der Sphinx zu sehen. Und wir sind seine Freunde. Da können wir doch einfach reingehen. Nein, ich traue der ganzen Geschichte nicht mehr. Warum sind der Bello und Dick ein und dieselbe Person? Warum ist Lailas Mutter jetzt mit ihm befreundet? Woher wusste der Bello, in welchem Hotel wir übernachten? Wer kannte überhaupt den Namen? Also, Laila kann es ihrer Mutter erzählt haben und die sagte es Dick, alias Del Bello. Sonst wusste niemand, wo wir wohnen. Doch, wir haben es noch jemandem verraten. Hä? Und je mehr ich nachdenke, desto seltsamer wird seine Rolle in diesem Spiel. Also, denkst du an Allah? Also, nee, Just, das glaube ich nicht. Na komm, schieb dich rein. Hä, wie? Ja, ich passe da nicht rein. Ich bin zu beleibt. Wenn du drin bist, versuche das Tor von innen zu öffnen, damit ich auch in die Anlage kann. Ah, okay. Dann mal hinein in die gute Stube. Oh Mann, das ist verdammt eng. Und es geht steil abwärts. Ah, der Tunnel wird breiter. Da vorne ist eine Metallplatte. Ja, seltsam für eine jahrtausendalte Anlage, nicht wahr? Ja, die Platte lässt sich leicht zur Seite schieben. Warte mal. Hier liegt was. Eine Spraydose mit einem Giftsymbol drauf. Die stammt ohne jeden Zweifel aus diesem Jahrhundert. Steht sonst noch was drauf? Warte. Nein, nur das Totenkopfsymbol. Aber hier ragen Drähte aus der Wand. Und das hier? Ja, das scheint so eine Art selbstgebastelte Batterie zu sein. Was ist los, Bob? Hier ist eine Art Fenster. Vor einer kleinen Sphinx stehen Del Bello und eine schwarz verhüllte Frau. Es muss sich um eine Spiegelkonstruktion handeln. Der Raum scheint unter mir zu sein. Da sind Peter und Laila. Sie liegen leblos am Boden. Oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Justus? Verdammt! Just, wo bist du? Jetzt her mit dem verdammten Rätsel. Da ist es ja endlich. Okay, schleppen wir sie in den Wagen. Mr. Del Bello, was haben Sie mit Peter und Laila gemacht? Justus? Wie kommst du hier rein? Das tut jetzt nicht zur Sache. Aber ich kann es Ihnen verraten. Diese Anlage verfügt über mehrere Lüftungsschächte. Und einer war auch groß genug für mich. Da bist du durchgeklettert? Und der vierte von euch, dieser Bob... Ist der auch hier? Der wartet draußen. Dann wisst ihr also, wo wir hier sind. Ja, die Anlage liegt auf dem Weg in eine abgelegene Oase. Ich nehme an, sie sperren ihre Opfer in einen geschlossenen Wagen, damit sie von dem Weg nichts mitbekommen. Was haben sie mit Peter und Laila gemacht? Sie waren zu neugierig. Und dich bekomme ich auch noch. Und dann Bob. Bleib stehen oder ich schieße! Mit einem Mal war es Bob klar. Die schwarze Spraydose mit dem Giftsymbol. Peter und Laila genau unter der Sphinx. Die tödliche Sphinx, so hieß es in dem Rätsel. Wenn die Augen rot leuchten. Die Batterien und die Drähte ließen Lampen glühen. Wenn sie die beiden umgebracht haben, dann... Und du bist der Nächste. Guten Tag, Mr. Albazar. Sie stecken nur doch unter dem Schleier, nicht wahr? Ich habe Ihre Stimme erkannt. Ein Restaurator aus dem Museum kann man natürlich gut gebrauchen, wenn man fanatische Schatzsucher auf eine falsche Fährte setzen will. Es gab nie einen Lord Dempsey. Sie haben alles sehr geschickt erfunden, um ihre Opfer in eine Falle zu locken. Aber dann erschienen wir mit Rubbish Jaws Rätsel in den Händen, um seine Geschichte aufzuklären. Das wurde gefährlich für sie. Sie fädelten uns trickreich in das Rätsel ein. Nicht etwa, um uns Geld abzunehmen, sondern um uns kaltzustellen und an das Beweisstück zu gelangen. Die Rätselgeschichte. Sie wussten auch, in welchem Hotel wir logieren, sodass der Bellos Mann dort die Kopie des Rätsels stehlen konnte. Sie haben es bei unserem Besuch clever aus uns herausgeholt. Sag mal, was erzählst du da alles? Ich weiß viel, Mr. Frank D'Albello. Alias Mr. Dick Vincent. Sie sind der neue Freund von Lailas Mutter und dürften auch George in die Falle gelockt haben. Entsetzt sah Bob, wie D'Albello die Waffe hochriss und nach vorne zielte. Bob überlegte nicht lange. Die schwarze Spraydose. Er langte mit dem Arm in die Höhle und schob die Dose so weit wie er konnte durch den Rachen der Sphinx. Dann hielt er den Atem an und drückte auf das Ventil. Just, verschwinde! Das ist ein giftiges Spray! Ich muss irgendwie zu ihm. Oh, Mann! Bob? Justus, wie bist du in die Anlage gekommen? Ein zweiter Schacht. Ich konnte ihn öffnen und der war groß genug für mich. Komm, wir müssen dringend nach Peter und Lila sehen. Aber genau. Peter? Lila? Peter? Peter! Ich lebe. Komm, komm. Ich helf dir auf. Was ist mit Lila? Alles bestens. Da kommt jemand. Verdammt. Ach, Mist. Wir haben keine Möglichkeit, uns zu verstecken. Alaeddin. Oh, Mann, und wir dachten schon. Ein Amerikaner. Ich Kommissar gerufen. Ihr seid Monaten jagt Männer die Schatzsuche überfallen. Ich gesehen, dass ihr auf Spur seid. Ja, Alaeddin hat uns den Hinweis gegeben. Ich bin, wie würdet ihr sagen, Polizei von Kairo. Ich glaube, wir können Ihre Ermittlungen zum Abschluss bringen. Darf ich spekulieren? Sie erhielten Hinweise von Menschen, die glaubten, einem großen Geheimnis auf der Spur zu sein. Mit einer Rätselgeschichte wurden sie auf die Fährte gesetzt. Die Opfer wurden in diese auf alt getrimmte Höhle gebracht, betäubt, ihnen wurde das Geld abgenommen und dann wurden sie irgendwo in Kairo wieder auf die Straße gesetzt. Und keins der Opfer wusste, wo diese angebliche Schatzkammer war. So hatten sie für ihre Polizeiarbeit keinen Anhaltspunkt. Ich zwar nichts verstanden, aber bestimmt recht hast du. Amerikaner immer recht haben wollen. Erleichtert über den glücklichen Ausgang der Geschichte, aber auch ein wenig enttäuscht darüber, dass es mit dem Geheimnis der Sphinx in Wahrheit nichts auf sich hatte, fuhren die drei Fragezeichen nach den Vernehmungen im Polizeipräsidium spät in der Nacht wieder zurück in ihr Hotel. Allah saß hinter dem Steuer. Schade, dass bald zurückfliegt. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Bestimmt! Der Kommissar hat eine Belohnung in Aussicht gestellt. Und das dürfte für einen weiteren Besuch in Ägypten reichen. Und George? Dick und Abasa haben zugegeben, ihn damals reingelegt zu haben. Aber mit seinem Verschwinden in Rocky Beach wollen sie nichts zu tun haben. Das kann sogar sein. Ich könnte mir denken, dass George seit damals dazugelernt hat. Ich wette, er ist längst wieder da. Justus hatte recht behalten. Als die drei Fragezeichen zusammen mit Lila zwei Tage später in Los Angeles landeten, erhielten sie die Nachricht, dass Rubbish George längst wieder da war. Er erwartete sie bereits vor seiner Behausung. Sie berichteten, was sie in Kairo alles herausgefunden hatten. Ja, bin ich ja prächtig reingelegt worden. Wenn ich geahnt hätte, dass Dick und Abasa hinter all dem stecken. Die beiden haben sich einen verlassenen militärischen Bunker zu diesem alten Grab umgebaut. Ja, und seit Jahren setzen sie durch ihre Rätselgeschichte immer wieder reiche Leute auf die Schatzsuche an. Abazza und Dick haben sich ihre Opfer in aller Ruhe ausgewählt und sponnen mit einer Rätselgeschichte geschickt ein feines Netz. Ja, und in diesem fingen sie immer mehr und mehr Schatzsucher. Ja, die Opfer mussten hohe Summen zahlen, damit sie der Bote zu der Grabanlage brachte. Dort wurden sie mit einem Skelett erschreckt, das aus einem alten Grab auf dem Friedhof stammt. Die Opfer bekamen K.O.-Spray verabreicht und das Geld abgenommen. George, sie hatten das Pech, es vorher bei der Bank illegal besorgt zu haben. Ausgerechnet auch noch durch Dick, der sie dann auffliegen lassen konnte und so einen Konkurrenten um den Job und der Frau los wurde. Der Kerl hat mir die Kohle bereits im Lieferwagen abgenommen. Da Anlage bekam ich gar nicht zu Gesicht. Ich habe nicht geahnt, dass es so gefährlich werden könnte. Es tut mir leid. Und dann sind Sie aus Ägypten verschwunden? Ja, ich wurde wegen Unterschlagung des Geldes gesucht und hatte nichts in der Hand. Ich habe mich geschämt und mir geschworen, mich nie wieder reinlegen zu lassen. Auch wenn ich das wahre Ausmaß der Geschichte damals nicht verstanden habe. Wir haben den Fall gelöst, weil wir wissen wollten, wer Ihre Hütte verwüstet hat und was mit Ihnen geschehen war. Aber ich denke, dass Sie selbst dafür verantwortlich waren. Ich fürchte, ich brauche gar nicht groß drum herum zu reden, wie? Ja, es stimmt. Ich wusste, das alles würde euch ein Rätsel aufgeben, zu dem ihr nicht Nein sagen könntet. Ich bin eine Zeit lang in Santa Monica untergetaucht und ein Kumpel hat mein wertvolles Hab und Gut einmal so richtig auf den Kopf gestellt. Und warum haben Sie die ganze Sache eingefädelt? Warum sind Sie nicht selbst auf die Suche nach dem Geheimnis des alten Rätsels gegangen? Sollen wir uns nicht endlich duzen? Ich bin George. Ach ja, mein Leben in Ägypten. Ich habe mit der Zeit abgeschlossen. Dann sagte mir plötzlich jemand von der Verwaltung aus Rocky Beach, dass eine gewisse Layla nach mir gefragt hätte. Ich konnte mir denken, worum es dir ging, Layla. Doch ich hatte Angst davor, dir zu begegnen. Nicht, weil ich dich nicht mögen würde. Ganz im Gegenteil. Ich wollte nicht erinnert werden. Layla zu sehen und ihre Fragen zu hören, das hätte die alten Wunden aufgerissen. Aber Layla würde keine Ruhe geben. So gut kannte ich sie. Sie hatte ihren Dickkopf. Und wenn ich sie schon nicht davon abhalten konnte, sich um meine Vergangenheit zu kümmern, dann soll sie das nicht alleine tun. Ich sagte dem Mann von der Verwaltung eine Uhrzeit, wann Layla mich antreffen würde, und Peter bestellte dich zur selben Zeit hin. Du wolltest also, dass wir uns begegnen? Ich fürchtete, ohne die Unterstützung der besten Detektive Kaliforniens würde Layla das Rätsel nicht lösen können. Ich mag Layla zu sehr, als dass ich hätte zulassen können, dass sie sich alleine in solch ein Abenteuer stürzt. Okay, das kann ich verstehen. Und wer hat mir in dem dunklen Keller hinter deiner Hütte eins auf die Mütze gegeben? Das war wirklich nicht von schlechten Eltern. Smashing Joe. Ein Kumpel von mir aus Santa Monica. Er hat für mich dieses Chaos in meiner bescheidenen Hütte angerichtet. Kostete mich ein paar Dosen Bier. Der Karl war etwas zu gründlich. Leider auch zu langsam. Hätte ich mir denken können. Ist er eigentlich immer. Plötzlich warst du da. Da hat er sich durch die Geheimtür verdrückt und euch dort belauscht. Bis ich dann in seinem Versteck auftauchte. Richtig. Da bekam Joe Panik. Wollte seinen Auftrag erledigen und nicht entdeckt werden. Hat dir eins auf den Hut gegeben und ist abgehauen. War vielleicht ein bisschen ruppig. Ruppig? Das ist sehr nett formuliert. Löst er so immer seine Probleme? Nur wenn er sich nicht anders zu helfen weiß. Dann hoffe ich, dass das nicht so oft der Fall sein wird. Ich werde es ihm ausrichten. George, komm zurück nach Ägypten. Jetzt, wo alles geklärt ist. Meine Mutter hat dich vor die Tür gesetzt. Komm zurück zu uns. Nein, es ist Vergangenheit. Ich lebe jetzt hier. Leben? Du hängst sinnlos herum. Nun ja, ich bin ein wenig abgestürzt damals. Und es ist gut, dass die alte Geschichte geklärt ist. Aber mein Leben ist jetzt hier, in meinem Rocky Beach. Vielleicht hast du recht, George. Aber wenn ich schon einmal da bin, dann möchte ich auch mit dir reden. Wenigstens kurz. Na gut. Komm rein, Layla, wenn dich das kleine Durcheinander nicht stört. Ist er eigentlich immer. Plötzlich warst du da. Da hat er sich durch die Geheimtür verdrückt und euch dort belauscht. Bis ich dann in seinem Versteck auftauchte. Richtig. Da bekam Joe Panik. Wollte seinen Auftrag erledigen und nicht entdeckt werden. Dir eins auf den Hut gegeben und ist abgehauen. War vielleicht ein bisschen ruppig. Ruppig? Das ist sehr nett formuliert. Löst er so immer seine Probleme? Nur wenn er sich nicht anders zu helfen weiß. Dann hoffe ich, dass das nicht so oft der Fall sein wird. Ich werde es ihm ausrichten. George, komm zurück nach Ägypten. Jetzt, wo alles geklärt ist. Meine Mutter hat dich vor die Tür gesetzt. Komm zurück zu uns. Nein, es ist Vergangenheit. Ich lebe jetzt hier. Leben? Du hängst sinnlos herum. Nun ja, ich bin ein wenig abgestürzt damals. Und es ist gut, dass die alte Geschichte geklärt ist. Aber mein Leben ist jetzt hier, in meinem Rocky Beach. Vielleicht hast du recht. Aber wenn ich schon einmal da bin, möchte ich mit dir reden. Wenigstens kurz. Und mich bedanken für das Sprechgerät. Es bedeutet mir viel. Na gut. Komm rein, Layla, wenn dich das kleine Durcheinander nicht stört.